Was die SED-Führung versiebt hat, muss die Parteibasis ausbaden. In den Betrieben und Büros werden die Genossen nicht erst seit vergangener Woche verspottet oder angefeindet, aber jetzt nimmt der Druck zu, sodass sich die Austritte häufen. Wer Honecker oder andere Größen des ehemaligen Politbüros verachtet und sie am liebsten sofort vor ein Gericht zerren möchte, stellt auch dem Arbeitskollegen mit dem Parteiabzeichen am Revers die bissige Frage, warum er noch der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands angehöre, obwohl sie doch weder sozialistisch noch einheitlich sei. Die in den letzten Tagen für den außerordentlichen Parteitag Mitte des Monats ausgewählten Delegierten haben durchweg den Auftrag in der Tasche, die Glaubwürdigkeit der SED wiederherzustellen. Die in den Parteizeitungen wiedergegebenen Debatten enthalten nicht selten die Idee, die Einheitspartei einfach aufzulösen und unter anderem Namen neu zu gründen. Im Bezirk Gera-Land wurde das abgelehnt. Man könne sich nicht einfach eine neue Jacke anziehen und andersrum weitermachen. Den selbst geschaffenen Dreckhaufen müsse man erst wegräumen. Und man sei auch kein Fußballclub, der sich nach dem Abstieg einen neuen Namen gebe. In Oranienburg, nördlich von Berlin, veranlasste die Ehrlichkeit die Genossen zur Aussage, ein neuer Lack auf dem Auto ersetzt noch keinen neuen Motor. In Brandenburg ging es bei der Diskussion vor der Wahl der Delegierten oft um die moralisch-ethischen Ansprüche an einen Kommunisten. Ein SED-Mitglied räumte bedauernd ein, ich habe immer gedacht, wir seien gut, weil wir humanistische Ziele haben. Jetzt weiß ich, auch die Wege und Mittel müssen dem Urteil des Volkes standhalten. Manche Forderungen werden fast überall in der DDR erhoben, so nach Einheit der Partei, die nicht wieder in Kommunisten und Sozialdemokraten auseinanderfallen dürfe. Bestrafung der Verantwortlichen für die Misere ist ein anderer Punkt, sowie eine radikale Erneuerung von unten nach oben. In der Berliner Zeitung, Sprachrohr der hiesigen SED-Organisation, steht zu lesen, Honecker und Co. hätten die Partei in eine überaus schwere Krise geführt. Aber trotz empfindlichen Mitgliederschwunds habe die Basis enorm an Kraft gewonnen und bestimme inzwischen den Kurs. Sicher sei schon heute, dass es die SED in der bisherigen Form nach dem Parteitag nicht mehr geben werde und auch eine Umbenennung sei nicht ausgeschlossen. Aus der Presse ist zu entnehmen, dass die in der SED verbleibenden Genossen nicht unbedingt aktiv sind. Manche zögen es vor, in der Betriebsparteiorganisation unterzutauchen, statt in ihrem Wohnbezirk für die SED zu arbeiten. Aber dort, nicht im Werk oder Büro, würden zukünftig die Wahlkämpfe über die Stimmenzahl und damit den Einfluss der Partei entscheiden, mahnte eine junge Bürgermeisterin aus der sächsischen Gemeinde Entschütz. Hier wurde eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen, die bisher keine Rolle spielte, die aber die SED noch mehr ins Hintertreffen stoßen könnte, als sie es ohnehin schon ist. Doch darüber denken die Genossen heute noch nicht nach. Sie kämpfen ums politische Überleben als Sperrminorität für zukünftige Entscheidungen über die Zukunft der DDR. Während die SED die Scherben zusammenkehrt, die ihre eigenen Elefanten im Porzellanladen hinterlassen haben, kümmern sich die anderen Parteien und Gruppierungen in der DDR ums Inhaltliche. Haben die meisten der Oppositionsgruppen bisher Aussagen zum Thema der Einheit Deutschlands gescheut, weil sie darin selbst noch unsicher oder gar zerstritten waren, setzt sich auch dort allmählich die Erkenntnis durch, dass man diese Frage zumindest diskutieren, dass man den Menschen in der DDR mit einer schlüssigen Argumentation gegenübertreten müsse. Den Verlauf der aktuellen Diskussion fasst Rolf Horst Rasch zusammen. Die Situation ist wohl genau danach, die Situation nämlich in der DDR, dass die SED, ehedem allmächtig in allen Politik- und Lebenslagen, derzeit so gut wie führungslos arbeitet, vom Ministerpräsidenten Modrow mal abgesehen, der zur Stunde in Moskau die Ansichten und die Absichten seiner Partei mit wahrnehmen muss, und dass auch die neuen gesellschaftlichen Gruppierungen brauchbare Strukturen und charismatische Führungsfiguren etwa noch nicht vorzeigen kann. Jedenfalls ist das eine Situation, die sozusagen ausweichen lässt auf den umstrittenen Stufenplan von Kanzler Kohl bis hin zur Wiedervereinigung. Darüber, so will es das neue Forum in der DDR seit heute, darüber soll in der DDR abgestimmt werden. Die Aktuelle Kamera vor einer Stunde hat's gemeldet. Auf einen raschen Volksentscheid drängen Mitglieder des neuen Forum Berlin. Er sei notwendig, um zu einer realen Einschätzung des tatsächlichen Volkswillens zu kommen, so Klaus-Gerd Scheidig und Christiane Petzold in einem Schreiben an ADN. Ein langfristig möglicher einheitlicher deutscher Nationalstaat in den jetzigen Grenzen von DDR und BRD und bei Herauslösung aus Warschauer Vertrag und NATO dürfe nicht länger als indiskutable Utopie gelten. Die Unterzeichner weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nach dem 6 Wochen lang erfolglos hinausgezögerten Kollaps des überkommenen SED-Apparats nur diese Möglichkeit gebe, und zwar für ehrliche, verantwortungsbewusste Menschen, die bereit seien, in dieser schweren Stunde politische Verantwortung zu übernehmen, und Um zu einer realen Einschätzung des tatsächlichen Volkswillens zu kommen, sollten alle Basisgruppen des neuen Forums im ganzen Land auf einen schnellen Volksentscheid zu dieser Frage dringen. Andererseits auch aus der AK vom Spätnachmittag die Gegenmeinungen anderer Gruppierungen und Institutionen. Gegen eine schnelle Wiedervereinigung im Sinne eines Anschlusses an die BRD sprach sich heute der SDP-Vorstand aus. In einer ADN übermittelten Erklärung zur Deutschen Frage heißt es, die Sozialdemokraten bekennen sich zwar zur Einheit der deutschen Staaten, doch müsse diese auch von beiden Staaten gestaltet werden und dürfe den Aufbau einer europäischen Friedensordnung nicht gefährden. Eine Wiedervereinigung, wie sie von Bonner Politikern gefordert wäre, hätte unabsehbare soziale und politische Folgen für die DDR-Bevölkerung. Als neuer Termin für freie Wahlen zur höchsten Volksvertretung schlägt die SDP angesichts der galoppierenden Krise in der DDR den 6. Mai 1990 vor. Vertreter der jüdischen Gemeinden der DDR und mehrere Wissenschaftler halten eine Änderung der bestehenden Verhältnisse beider deutscher Staaten nur durch einen Friedensvertrag und damit nur mit Zustimmung der Siegermächte und der am europäischen Friedensprozess beteiligten Mächte für möglich. In einer Erklärung zur deutschen Frage bezeichneten sie eine völkerrechtlich endgültige Festlegung der Westgrenze Polens und die Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems für notwendig. Im Rahmen dieser Friedensordnung würde das deutsche Volk die Form seiner nationalen und staatlichen Existenz selbst bestimmen. Fazit vorläufig: Die Diskussion über die deutsche Frage kommt in der DDR wieder intensiver in Gang nach den Ereignissen des Wochenendes, aber wie gesagt, wohl eher aus der Not geboren. Andere Vertreter des neuen Forums haben inzwischen bestritten, dass es überhaupt eine Diskussion innerhalb dieser Organisation über die Notwendigkeit der Einheit Deutschlands gegeben habe und dass es darüber offizielle Stellungnahmen gebe. In der Bundesrepublik und der DDR gleichermaßen werden jetzt Überlegungen angestellt, wie unterhalb der Ebene konföderativer Strukturen oder gar einer Föderation die Deutschen einander näher gebracht werden können und wie der Demokratisierungsprozess in der DDR gefestigt werden kann. Heute hat sich mit durchaus eigenwilligen Vorschlägen Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper zu Worte gemeldet. Lutz Krieger berichtet. Nicht zum ersten Mal greift Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper in die Deutschlandpolitik ein. Diesmal freilich in Absprache mit der Bundesregierung. Als Stadtoberhaupt sieht Momper die politische Entwicklung von Berlin-Ost und der DDR mit Sorge. Deshalb trifft er sich heute Abend mit Vertretern oppositioneller Gruppen aus der DDR. Dies begründete er so. Es besteht klar nach den Ereignissen der letzten Woche die Gefahr unkontrollierter Entwicklung in der DDR, auch die Gefahr von Gewalttätigkeit. Jeder weiß, wie schnell in solchen Situationen Wut und Enttäuschung auch in Gewalttätigkeit, in Hass umschlagen kann. Außerordentlich kritisch äußerte sich der regierende Bürgermeister zum bisherigen politischen Verhalten der Opposition in der DDR, nachdem die SED ihr Gewaltmonopol aufgeben musste und sich in einer schweren Krise befindet. Dazu stellte er fest. Wir denken, dass es jetzt erforderlich ist, dass die Opposition Verantwortung übernimmt. Verantwortung für das, was in der Gesellschaft dort geschieht. Sein Vorschlag ist, das politische Vakuum in der DDR zu füllen und baldmöglichst Wahlen abzuhalten. Er schlägt den 6. Mai vor. Damit die Regierung von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow zuvor politische Abstützung aller Gruppen in der DDR findet, hat Walter Momper diese Überlegung. Mein Vorschlag ist, und da steht jeder für eine Gruppe und für eine bestimmte Richtung, dass sich dieser runde Tisch zusammensetzen soll aus den Herren und Damen Modrow, Stolpe, Gysi, Böhme, Boley, Reich, und Eppelmann, Berghofer, Schorlemmer, Christa Wolf, Wötze, Masur und Ulrike Poppe. Berlins regierender Bürgermeister, der offensichtlich in die Berlin- und Deutschlandpolitik etwas mehr Tempo bringen will, hat auch für die Zusammenarbeit beider Stadthälften Pläne ausgearbeitet. Dazu gehört indes politische Absprache mit der anderen Seite und ein Gremium, in dem beide Seiten zusammenarbeiten. Ich werde mich morgen mit Herrn Krack treffen, um mit Ihnen über die Einsetzung eines provisorischen Regionalausschusses zu sprechen. Der Senat wird den Entwurf für eine vertragliche Vereinbarung morgen bei Herrn Krack vorlegen oder ihm das übergeben. Der Bundesregierung ist dieser Entwurf bereits übermittelt. Auf der Basis dieses Entwurfs werden wir anfangen. Die Bundesregierung muss mit der Regierung der DDR die endgültige Absprache bzw. Vereinbarung selbstverständlich treffen. Der zu gründende Regionalausschuss wird eine Fülle pragmatischer Themen bearbeiten müssen, um das Zusammenleben von Berlin-Ost und Berlin-West zu erleichtern. Ein Stück dessen, was in den Konföderationsüberlegungen des Bundeskanzlers auch enthalten ist. Mompers kommunalpolitische Planung sehen vor: Der Berliner Regionalausschuss soll aus 10 Personen bestehen, unter Einschluss der beiden Regierungen und der beiden Stadtverwaltungen. Es ist klar, dass dieser Regionalausschuss alle Fragen der Stadt- und Regionalplanung, also der Verbindung mit dem Umland, in empfehlender Weise beraten und behandeln soll. Fragen des Verkehrs, des Tourismus, der Energieplanung, des Umweltschutzes und der Wirtschaft. Die Entlassung von Zentralkomitee und Politbüro der SED einschließlich des Parteichefs Egon Krenz bringt letztlich auch die Bundesregierung in Schwierigkeiten. Sie muss sich ebenfalls auf die Schnelligkeit des politischen Wandels und des personellen Wechsels in der DDR einstellen. Derzeit gibt es für sie in der SED als Partei keinen legitimierten Ansprechpartner. Einzig an Ministerpräsident Modrow als Repräsentanten des Staates kann sie sich noch halten. Was die Entwicklung für Bonn bedeutet, erläutert Peter Quay. Für Bundeskanzler Helmut Kohl und Kanzleramtsminister Rudolf Seiters wird nach den neuesten spektakulären Ereignissen in der DDR der Ministerpräsident Hans Modrow Hauptgesprächspartner sein. Die Regierung in Ost-Berlin arbeite weiter, meinte heute Regierungssprecher Dieter Vogel in Bonn. Zu der Reise von Seiters, der in dieser Woche über den Devisenfonds als Nachfolgeregelung für das Begrüßungsgeld ab 1. Januar verhandeln wird, meinte der Bonner Regierungssprecher heute vor der Presse: Bundesminister Seiters wird also in dieser Woche, einen genauen Termin kann ich Ihnen nicht sagen, denn es gibt ihn noch nicht, zu weiteren Gesprächen nach Ost-Berlin fahren. Und es ist davon auszugehen, dass er dabei auch mit Ministerpräsident Modrow sprechen wird. Und Minister Seiters hat ja bereits seine Zuversicht zu erkennen gegeben, dass man zu einem vernünftigen und für beide Seiten befriedigenden Ergebnis kommen könne. Macht ohne Mandat. Ohne demokratische Legitimation, ohne parlamentarische Kontrolle. Nur so konnten Machtmissbrauch und Herrschaftsprivilegien, Korruptionsaffären und Devisenschiebereien unter Beteiligung hoher und höchster Funktionäre jahrzehntelang gedeihen. Nur so blieb auch, als das volle Ausmaß zutage trat, dem Zentralkomitee auf seiner 12. Tagung, die seiner Selbstauflösung vorausging, keine andere Alternative als der Parteiausschluss von Erich Honecker, Willi Stoph, Horst Sindermann, Erich Mielke, Werner Krolikowski und anderen. Von Männern, die vor wenigen Wochen noch in der DDR alle Macht in ihren Händen hielten. Einige von ihnen, wie Harry Tisch und Günther Mittag, mussten inzwischen sogar in Untersuchungshaft genommen werden, nach dem flüchtigen Staatssekretär Alexander Schalk-Golodkowski, der im Devisen- und Waffenhandel tätig war, läuft die Fahndung. Schon ist in Ost-Berlin zu hören, dass auch Außenhandelsminister Gerhard Beil, einst ein enger Vertrauter Mittags, in die Schusslinie der Kritik geraten ist. Ihm wird unterstellt, er habe Schalks Geschäfte ermöglicht, indem er sie gedeckt habe. Je mehr Missstände aber in der DDR aufgedeckt werden, desto größer der Unmut in der Bevölkerung, desto unruhiger, empörter reagiert auch die Basis der SED. Während die einen Genossen ihrer Stimmung in wachsendem Protest, in Rücktrittsforderungen und dem Ruf nach Strafe Ausdruck verleihen, in so mancher Kreisdelegiertenkonferenz der SED zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages geht es derzeit hoch her, ziehen die anderen, und zwar massenhaft, die Konsequenz durch Parteiaustritt. Weit über 200.000 haben die SED bereits verlassen. Mehr zum Verfall der ehemaligen Staatspartei in der folgenden Chronologie von Markus Heumann. Fest steht, wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt und nicht rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen. 17. Oktober. In seiner ersten Fernsehansprache als frischgebackener SED-Generalsekretär kündigt Egon Krenz die Wende in der DDR an und erläutert auch direkt, wie und unter wessen Kommando sich alles zum Besseren wenden soll. Unsere Deutsche Demokratische Republik war, ist und wird künftig mehr denn je ein demokratisches Gemeinschaftswerk aller Klassen und Schichten unter Führung unserer Partei sein. Schon in dieser ersten Rede zeigte sich symptomatisch, woran Egon Krenz 6 Wochen später endgültig scheitern sollte. Vom ersten Tag an hinkte der Nachfolger Honeckers der Entwicklung in seinem Land und in seiner Partei hinterher. Nicht nur, dass Krenz die führende Rolle der SED noch zu einem Zeitpunkt beschwor, als die Unhaltbarkeit dieser Forderung längst offensichtlich war. Er vermochte es auch nicht, die katastrophale Stimmung an der Parteibasis realistisch einzuschätzen. Ihre Rufe nach echter innerparteilicher Demokratie stießen bei Krenz auf taube Ohren. Als am 8. November das Politbüro neu besetzt wird, kommt es vor dem ZK-Gebäude zu Protesten der Parteibasis, die sich bei der Entscheidungsfindung wieder einmal übergangen fühlt. Wieso wurde auf der heutigen Parteisitzung des Plenarplenums erst gewählt und dann diskutiert? Sind das die Traditionen einer leninschen Partei? Wissen hat mich eigentlich bewegt, dass wir von allen Sachen, die in unserem Politbüro, in unserem ZK, in unseren gewählten Organen, von unseren Genossen der Partei in der letzten Zeit vorgegangen sind, nichts wissen. Wir wissen nichts, ob einer der Stuhl weggezogen werden musste oder ob er freiwillig gegangen ist. Wir wissen nicht, ob er krank ist. Wir wissen nicht. Und ich will es wissen. Schon am nächsten Tag zeigte die Parteibasis, dass sie es wirklich wissen wollte. Der Hallenser Bezirksfürst Hans-Joachim Böhme, mit 66 Gegenstimmen gerade frisch ins Politbüro gewählt, wird in Halle von seinem Posten abgewählt. Ein deutlicher Warnschuss in Richtung Egon Krenz, Kaderpolitik künftig nicht mehr ohne vorherige Konsultation mit der Basis zu machen. In den Worten der Demonstranten: Die Parteiführung hat über Jahrzehnte eine eigene Fraktion gegen die Parteibasis gegründet. Seit dem 11. Oktober wird eine Politik des Nachtrabs gemacht. Wir fordern einen außerordentlichen Parteitag, der alle Führungsgremien der Partei neu wählt und ein durch die gesamte Partei beschlossenes Aktionsprogramm in diesem Lande realisiert. Die von Krenz zögerlich vorgeschlagene Parteikonferenz genügte der Basis zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Aus gutem Grund forderte sie einen Sonderparteitag. Denn der hat laut SED-Statut im Gegensatz zur Parteikonferenz die Befugnis, ein neues ZK zu wählen. Ein Menetekel für Krenz. Erst am 13. November ringt er sich dazu durch, die geplante Parteikonferenz zu einem Sonderparteitag umzuwandeln. Wieder einmal viel zu spät, um vor seinen Genossen glaubwürdig zu erscheinen. Unter diesen Vorzeichen erscheint vielen SED-Genossen die Öffnung der Grenzen und der Medien und die Abrechnung mit den Betonköpfen der Honecker-Ära als bloße Brot- und Spielepolitik des neuen Generalsekretärs, zumal dieser, wie jüngst zum Beispiel im Gespräch mit Fritz Pleitgen, seine eigene Vergangenheit zu verschleiern versucht. Zum Beispiel seine Rechtfertigung des Massakers von Peking. Ich habe nie blutige Taten gerechtfertigt. Sie werden nicht eine Formulierung von mir finden, die in diese Richtung geht. Zum Beispiel den Wahlbetrug vom Mai dieses Jahres, für den Krenz als Wahlleiter verantwortlich war. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind uns über den Computer vermittelt worden. Das wissen Sie sehr gut, wie das auch bei Ihnen in der Bundesrepublik verläuft. Zu dem Zeitpunkt, als ich dem Staatsrat einen Bericht der Zentralen Wahlkommission gegeben habe, war mir kein Fall bekannt, dass irgendjemand Einspruch erhoben hat. Das steht also Aussage gegen Aussage. Und jetzt sollte man die Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft schauen. Und die Zukunft heißt, solche Wahlen wird es nie wieder geben. Während Krenz so unverdrossen in die Zukunft blickte, erlebte die Partei den größten Mitgliederschwund ihrer Geschichte. Von Pleitgen nach der Mitgliederbewegung befragt, äußerte Egon Krenz: Naja, die Mitgliederbewegung ist fließend, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass, wenn Sie darauf anspielen, die Mitglieder unsere Partei verlassen, erst seit dem 9. oder 18. Oktober. Sondern es hat bereits in den letzten Monaten Austritte aus unserer Partei gegeben. Sie sind prädestiniert, weil als Generalsekretär werden Sie es ja wissen. Es sind einige 10.000. Also 100.000. Nein, kann man nicht sagen. Das kann man wohl sagen. 3 Tage später strafte das Zentralorgan der SED seinen eigenen Generalsekretär Lügen. Heinz Mürtschin, Mitarbeiter im ZK, nannte die Zahl von 200.000 Mitgliedern, die die SED verlassen hatten. Das Schlimmste, es sind in der Mehrzahl nicht etwa Apparatschicks, sondern zu 70% Arbeiter. Die Volkskammersitzung vom letzten Freitag, auf der nicht nur der SED-Führungsanspruch aus der Verfassung gestrichen wurde, sondern auf der sich auch das ganze Ausmaß der Korruption innerhalb der Partei offenbarte, trieb die verbliebenen Genossen endgültig auf die Barrikaden. Am Samstagabend versammelten sie sich ein weiteres Mal vor dem ZK-Gebäude mit radikaleren Forderungen denn je. Ich meine, wir brauchen kein Politbüro und kein Zentralkomitee, das den Rückzug derer deckt, die die Partei und das Land in die Krise geführt hat. Der Dialog, den Egon Krenz so oft beschworen hatte, fand an jenem Samstagabend nicht einmal mehr parteiintern statt. Der herbeigeeilte Generalsekretär wurde von seinem Parteivolk niedergebrüllt. Ich bin gekommen, um mich nicht der Verantwortung zu entziehen. Ich bin ausreden lassen, Genossen. Ausreden lassen. Ich bin. Ich habe, Genossinnen und Genossen, das, was unsere Partei jetzt braucht, ist zu. Es zusammenzustehen gegen die Spaltung für die Einheit. Zu spät. Es war die Götterdämmerung der Wendehälse. Keine 24 Stunden später trat Krenz und mit ihm das Politbüro und Zentralkomitee der SED zurück. Er hinterlässt eine verunsicherte und in sich gespaltene Parteibasis. Ich bleibe Mitglied dieser Partei. Ich bin ein Kind von alten Kommunisten. Und ich werde da mithelfen, an der Basis die Partei zu dem ehrlichen Instrument zu machen, was es einmal war. Nein, die Partei ist fertig und kaputt. Und die Korruption, die ist ja bis in die unterste Ebene, bis in diese Ebene hinein, war die Partei korrupt. Und man kann diese Korruption nicht in einem Mal aufdecken. Es ist nur meiner Meinung nach machbar, wenn die Partei sich auflöst. Die Entscheidung, ob der SED das politische Überleben gelingt, fällt auf dem außerordentlichen Parteitag, der für den 15. bis 17. Dezember nach Ost-Berlin einberufen worden ist. Die Delegierten werden gegenwärtig auf Kreisebene gewählt. Die Tagesordnung freilich, die das ZK unlängst noch mit Egon Krenz als Hauptredner zur aktuellen Lage und den Aufgaben der Partei beschloss, sie wird mit Gewissheit geändert werden. Nach dem Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee liegt die Vorbereitung in den Händen eines Arbeitsausschusses, der gegenwärtig die Geschäfte der Parteispitze wahrnimmt. Uwe Eckhard Böttger hat sich in dem 25-köpfigen Gremium näher umgesehen. Der 25-köpfige Arbeitsausschuss zur Vorbereitung des außerordentlichen SED-Parteitages in der kommenden Woche bildet seit gestern die Interimsführung der Partei. Der Rücktritt von Zentralkomitee und Politbüro zwang zu dieser Übergangslösung. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, wie ein prominentes Mitglied der neuen SED-Führungsriege in einem ARD-Fernsehinterview nachdrücklich betonte. Nun, es ist eine außerordentliche Situation. Ich verfolge selbst ja auch, wenn man so will, seit spätestens dem 8. November, als die 10. Tagung des Zentralkomitees stattfand und vor dem Gebäude des Zentralkomitees ein Teil der Basis der Partei, also der Mitglieder der Partei, sich schon sehr deutlich artikulierte und auch den außerordentlichen Parteitag gefordert und schließlich erzwungen hat, dass die Parteiführung nicht in der Lage war, den Parteitag so vorzubereiten, dass er wirklich von der Masse der Parteimitglieder auch getragen worden wäre. Das war Markus Wolf, ehemals Spionagechef im Ministerium für Staatssicherheit und seit seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 1986 nach eigenem Bekunden Schriftsteller. Wolf personifiziert den zwiespältigen Eindruck, der nach einem ersten Blick auf die Übergangsführung der SED bleibt. Wohl nicht zufällig richtete der Schriftsteller Erich Löst an den ehemaligen Stellvertreter des Ministers für Staatssicherheit in einem Zeitungsartikel die Frage, wie viele Tote den Lebensweg von Wolf säumen. Eine Frage, die bislang unbeantwortet geblieben ist. Jetzt hat sich der Schriftsteller Wolf erst einmal der Politik verschrieben. Zum Ablauf der Vorbereitungen auf den außerordentlichen Parteitag in der kommenden Woche äußerte er sich so. Inhaltlich ist es so, dass diese Partei eine wichtige Rolle in diesem Land spielt und aus meiner Sicht unbedingt weiter spielen muss. Ohne diese Partei ist eine Erneuerung des Sozialismus in diesem Lande, das heißt eine sozialistische alternative DDR, meiner Ansicht nach gar nicht möglich. Und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, und das beinhaltet ja auch die Erklärung des Ausschusses, dass wir den Parteitag so vorbereiten wollen und müssen, dass er Voraussetzungen schafft, eine Neuformierung einer sozialistischen Partei zur Erneuerung des Sozialismus in diesem Lande einzuleiten. Die Erklärung des Arbeitsausschusses soll als konkrete Anleitung zum Handeln verstanden werden. Wieder einmal versucht die SED, die Initiative zurückzugewinnen. Zum Vorsitzenden wurde der neu bestimmte Erfurter SED-Bezirkschef Professor Herbert Krocker gewählt. Krocker, Diplomwirtschaftler und promovierter Ökonom, verfügt über beträchtliche praktische Erfahrungen als langjähriger Generaldirektor bzw. Direktor wichtiger Wirtschaftsunternehmen. Von Günter Mittag, dem inzwischen inhaftierten, ehemals für Wirtschaftsfragen zuständigen Politbüromitglied der SED, wurde Krocker in den 80er Jahren gemaßregelt, weil er es gewagt hatte, ein Wort der Kritik zu äußern. Neben ihm gehören alle weiteren SED-Bezirkschefs dem Arbeitsausschuss an. Die Legitimation des Gremiums wird in der Erklärung aus Willensbekundungen zahlreicher Mitglieder und Kandidaten der Partei auf Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen zur generellen Erneuerung hergeleitet. Basisnähe wird großgeschrieben. Die Erklärung enthält die Verpflichtung, bereits vorliegende und weitere Gedanken und Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern aus allen gesellschaftlichen Bereichen aufzugreifen. Arbeitsgruppen sollen die für die Vorbereitung des Parteitages notwendigen Materialien ausarbeiten. Eine Kommission wurde zur Untersuchung von Verstößen gegen das Parteistatut und gegen die Gesetzlichkeit durch ehemalige und jetzige Funktionäre der SED gebildet. Sie wird von dem als integer geltenden Rechtsanwalt Gregor Gysi geleitet, der in einer Ansprache an die Parteibasis am Wochenende auch mit Kritik gegenüber der SED-Führung unter Egon Krenz nicht geizte. Ich bin mir darüber im Klaren, dass der individuelle Grad an Schuld und Verantwortlichkeit unterschiedlich sein kann. Aber er reicht allemal aus, um zu sagen, mit Ihnen geht es jetzt an der Spitze der Partei nicht mehr weiter, wenn wir diese Partei retten wollen. Der Arbeitsausschuss sieht sich, unabhängig von einer möglichen Parteispaltung, schon im Vorfeld des Parteitages nicht in der Lage, überhaupt den Bestand der SED zu garantieren. Gefragt ist, so heißt es in der Erklärung des Arbeitsausschusses, die Neuformierung einer modernen sozialistischen Partei von unten. Es ist also durchaus denkbar, dass sich die SED auf ihrem außerordentlichen Parteitag in der kommenden Woche selbst auflöst und unter neuem Namen neu formiert. Auch dann aber wird die Diskussion über die schuldhafte Verstrickung in das korrupte Regime unter Erich Honecker nicht beendet sein. Man wird weiter Fragen stellen, Fragen auch an die Mitglieder des jetzigen Arbeitsausschusses, beispielsweise an Klaus Höpke, der als Stellvertreter des Ministers für Kultur und langjähriger Leiter der inzwischen aufgelösten Hauptverwaltung Verlage für die Buchzensur unter Honecker und Hager zuständig war. Als unbelastet gilt allerdings ein Mann, den ein Hamburger Magazin unlängst schon als künftigen SED-Chef sah, der Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer. Er äußerte dazu im DDR-Rundfunk: Meine Antwort war immer eindeutig: Nein, ich bin mit Leib und Seele Oberbürgermeister und so möge das auch noch eine lange Zeit bleiben. Es gab dann oft Zusatzfragen dergestalt: Ja, aber wenn Ihre Partei das beschließt, wie verhalten Sie sich dann? In Ihrer Partei gibt es ja eine Disziplin. Dann habe ich ergänzt: Parteidisziplin, wenn meine Partei mir eine Aufgabe überträgt, werde ich mich dieser Disziplin unterordnen, aber gegebenenfalls auch Bedingungen formulieren. Immerhin eine entscheidende Bedingung, der Rücktritt von Zentralkomitee und Politbüro mit Egon Krenz an der Spitze, ist bereits erfüllt. Damit ist der Chefposten in der Partei vakant. Wolfgang Berghofer gilt dafür jetzt mehr denn je als aussichtsreicher Kandidat. Zu den wesentlichen Aufgaben des außerordentlichen Parteitages der SED zählt die Wahl eines neuen Zentralkomitees, das wiederum aus seiner Mitte die Mitglieder und Kandidaten eines neuen Politbüros zu wählen hat. Mit Sicherheit wird man in dem künftigen Politbüro einige der Männer und Frauen wiederfinden, die gegenwärtig dem Arbeitsausschuss angehören. wie sich umgekehrt aus dem bisherigen Politbüro kaum mehr als 3 bis 5 Mitglieder politisch behaupten werden. Krenz dürfte kaum darunter sein. Glaubwürdig ist nur eine wirklich erneuerte Führung der SED. In zahlreichen Städten der DDR ist es am Abend erneut zu Demonstrationen für eine Demokratisierung des Landes und gegen den Machtmissbrauch der SED gekommen. Der amtierende Arbeitsausschuss der SED hat die DDR-Regierung gebeten, die Bevölkerung zur Ruhe und Ordnung aufzurufen. Die NATO-Verbündeten haben die Ergebnisse des Gipfeltreffens von US-Präsident Bush mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow positiv aufgenommen. Die am Einmarsch der Warschauer Pakttruppen 1968 in die GSSR beteiligten Staaten des östlichen Bündnisses haben diesen Schritt nachträglich verurteilt. Die Meldungen im Einzelnen. In zahlreichen Städten der DDR ist es am Abend erneut zu Demonstrationen gegen den Machtmissbrauch der SED und für eine Demokratisierung des Landes gekommen. In Leipzig versammelten sich etwa 150.000 Menschen auf dem Karl-Marx-Platz. Zahlreiche Redner verlangten hier, wie auch in Dresden, die Wiedervereinigung Deutschlands. Sie riefen dazu auf, Anhänger dieser Idee nicht als Revanchisten zu diskriminieren. Gefordert wurde ferner die Auflösung der SED und ihrer bewaffneten Kampfgruppen in den Betrieben. Protestkundgebungen wurden auch aus Karl-Marx-Stadt, Schwerin, Neubrandenburg, Cottbus und Halle gemeldet. Tausende von Demonstranten verlangten Neuwahlen sowie Pressefreiheit in der DDR. In Ost-Berlin demonstrierten nach Berichten von Radio DDR erstmals Volkspolizisten und Angehörige anderer Sicherheitsorgane öffentlich gegen Amtsmissbrauch, Korruption und gegen die Beseitigung von Beweismaterial. Die DDR hat die Bundesrepublik Deutschland und eine Reihe anderer Staaten um Rechtshilfe bei der Fahndung nach ihrem früheren Staatssekretär Schalko-Lotkowski gebeten. Schalko-Lotkowski, der Leiter der Abteilung Kommerzielle Koordinierung war, hat möglicherweise mit Waffen und Devisen gehandelt. Nach Angaben von DDR-Finanzministerin Nickel sind die Konten des Managers bereits seit Freitagabend gesperrt. DDR-Rechtsanwalt Vogel meinte, Schalko-Lotkowski sei nicht allein für die jetzt aufgedeckten Devisentransaktionen verantwortlich. Der amtierende Arbeitsausschuss der SED hat die DDR-Regierung gebeten, die Bevölkerung zur Ruhe und Ordnung aufzurufen. Seine Sprecherin Zimmermann sagte am Abend vor Journalisten in Ost-Berlin, es gebe Anzeichen für Selbstjustiz. Ungesetzlichkeit und Chaos dürften jetzt nicht um sich greifen. Zugleich dementierte Frau Zimmermann Berichte, wonach Akten aus dem Gebäude des Zentralkomitees zum Flughafen Schönefeld geschafft worden seien, um nach Rumänien ausgeflogen zu werden. Alle Flüge mit diesem Ziel sind nach Angaben des Leiters des Amtes für nationale Sicherheit Schwanitz inzwischen gestoppt worden. Bisher habe man aber keinerlei Dokumente aus dem ZK gefunden. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar hat die Ergebnisse des amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffens auf Malta begrüßt. In einer am Abend in New York verbreiteten Erklärung lobte Pérez die Atmosphäre der Verständigung, die sich auch auf so schwierige Gebiete wie die Ost-West-Beziehungen, die Abrüstung und die Konflikte der Dritten Welt erstreckt hätten. Zuvor hatten auch die NATO-Verbündeten die Ergebnisse des Gipfels ausgesprochen positiv aufgenommen. Nach der Unterrichtung durch US-Präsident Bush hieß es in Brüssel, die Zeit des Kalten Krieges sei nun endgültig vorbei. US-Präsident Bush unterstrich zum Abschluss der Brüsseler Konferenz erneut das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung. Eine Veränderung der Grenzen könne es aber nur im Rahmen der KSZE-Schlussakte geben. Bundeskanzler Kohl hat auf dem Gipfeltreffen der NATO Vorbehalte mehrerer Partnerstaaten gegenüber seinem Deutschlandplan eingeräumt. Andere Verbündete hätten wiederum seine Vorstellungen gutgeheißen, betonte der Kanzler heute in Brüssel. Kohl zeigte sich nicht überrascht davon, dass in dieser ersten Debatte innerhalb des Bündnisses über die deutsche Frage auch Emotionen aus der Geschichte hochgekommen seien. Unterdessen lobte der Präsident der Parlamentarischen Versammlung der Westeuropäischen Union Görens das deutschlandpolitische Konzept des Kanzlers. Zum Auftakt der WEU-Herbsttagung in Paris sagte Görens am Abend, er sei davon überzeugt, dass sich die Deutschen trotz aller Aussichten auf eine Verwirklichung ihrer legitimsten nationalen Ziele weder von der NATO noch von der EG abkoppelten. Die Ergebnisse des Gipfeltreffens von Malta sind von den Bonner Parteien trotz aller Unterschiede positiv bewertet worden. Nach den Worten von Bundesaußenminister Genscher können die Europäer mit den Resultaten zufrieden sein. Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Dregger sprach von einem bedeutenden Schritt bei der Überwindung der Folgen von Jalta. Für die Sozialdemokraten erklärte Bundesgeschäftsführerin Fuchs, auf Malta hätten sich die Großmächte partnerschaftlich aufeinander zubewegt. Kritik übte die SPD-Politikerin an Bundeskanzler Kohl, weil er die Verbündeten nicht vorab über seinen Deutschlandplan informiert habe. Der Fraktionssprecher der Grünen Lippelt sagte, auf Malta sei der, wie er formulierte, deutschlandpolitische Luftballon zerplatzt. Der Warschauer Pakt hat heute in Moskau den Einmarsch seiner Truppen in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 verurteilt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS bedauerten die damals an der Invasion beteiligten Länder die Niederschlagung des Prager Frühlings als ungerechtfertigte Einmischung in die inneren Angelegenheiten der souveränen CSSR. Von Rumänien wurde diese Erklärung nicht unterzeichnet, da sich dieses Land vor 21 Jahren nicht an dem Einmarsch in die CSSR beteiligt hatte. Zuvor hatte der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow die Verbündeten über sein Gipfeltreffen mit US-Präsident Bush unterrichtet. Außenamtssprecher Gerasimow kündigte an, dass die Sowjetunion künftig Einzelheiten über ihre Verteidigungsausgaben, die Stellungen ihrer Truppen und die Waffenproduktion veröffentlichen wolle. In der Tschechoslowakei ist es heute wieder zu Massendemonstrationen gekommen. Auf dem Prager Wenzelsplatz forderten rund 250.000 Menschen eine erneute Regierungsumbildung. Das Bürgerforum verlangte besonders den Rücktritt von Staatschef Husak. Schließlich sprachen sich die tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegungen für freie Wahlen spätestens bis Mitte nächsten Jahres aus. Mikrofon Ursula Welter, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am Bau des gemeinsamen europäischen Hauses wird in diesen Tagen eifrig gearbeitet. Nach dem Gipfel von Malta nehmen die Fundamente Gestalt an. Und derweil ist der Nachbar DDR eifrig bemüht, das Zimmer aufzuräumen, das er in diesem Haus einmal beziehen wird. Stündlich werden Details über die Machenschaften der ehemaligen Politprominenz bekannt. Die Bevölkerung, aufgeschreckt durch das Ausmaß der Korruption, ist wachsam, damit nicht nachträglich aufschlussreiches Aktenmaterial vernichtet, Vergehen vertuscht werden. Alle Hinweise aus der Bevölkerung sind, wie bei jeder ordentlichen Fahndung, willkommen. In Ost-Berlin ist seit heute die Telefonnummer 2020 Anlaufstelle für Beschwerden und Beschuldigungen. Die Lage in der DDR wird uns beschäftigen. Wir berichten aus der Schweiz, wo das Gerücht über Milliarden von Devisen aus der DDR auf nicht eben volkseigenen Nummernkonten für Unruhe sorgt. Und wir fassen die Reaktionen in Bonn auf die Lage im anderen deutschen Staat zusammen. Heute Abend machte zum Beispiel die Nachricht die Runde, ein DDR-Gewerkschaftsfunktionär habe 2 Millionen Mark West im Schrank versteckt. Ein weiterer Grund für die angespannte Lage, die so angespannt ist, dass die provisorische SED-Führung sich heute Abend zu folgendem Aufruf der Ausschusssprecherin Brigitte Zimmermann veranlasst sah. Mit großer Sorge nehmen die Mitglieder des Ausschusses zur Kenntnis, dass es Anzeichen von Selbstjustiz zum gewaltsamen Eindringen in öffentliche Gebäude gibt. Der Ausschuss ruft alle Bürgerinnen und Bürger zur Besonnenheit und Verantwortung und vor allem zur Gewaltlosigkeit auf. Ungesetzlichkeiten, von wem sie auch begangen werden, dürfen ebenso wenig geduldet werden wie Anarchie und Chaos. Das Misstrauen in der Bevölkerung ist groß. Die Angst vor Vertuschung wächst mit jedem neuen Gerücht über die Vernichtung beweisträchtiger Akten. Die Stimmung bei der montaglichen Demonstration heute Abend in Leipzig war deshalb, so hieß es, aggressiver als sonst. Die Demonstranten forderten Einlass in die Räume der Staatssicherheit. Mit Erfolg, wie die aktuelle Kamera, die Fernsehnachrichtensendung der DDR, heute Abend berichtete. Diese Bilder wurden uns soeben aus Leipzig überspielt. Teilnehmer der Montagsdemonstration vor der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Ich bin gebeten worden mit den Angehörigen des Neuen Forums, die Räume dieses Objekts zu versiegeln. Eine Delegation der Demonstranten sowie Journalisten haben Einlass gefunden, unter ihnen der Rechtsanwalt Wolfgang Schnorr, der anschließend über ein Gespräch mit dem Leiter des Amtes für nationale Sicherheit berichtet. Was ich hier konkret mitteilen kann, ist, dass zugesichert worden ist, dass sofort jegliche Dokumentenvernichtung gestoppt wird. Ich denke, es ist vielleicht auch wichtig, dass wir das lernen in der Demokratie, jemanden aussprechen zu lassen, wenn er ein bestimmtes Ergebnis mitteilen will, weil ich es schon für wichtig halte, dass wir seit gestern, denke ich, unentwegt, sagen wir, das politische Handeln jetzt selbst mitbestimmen. Es ist ausdrücklich von uns aus deutlich gemacht worden, dass diese auf der zentralen Ebene bestehende Untersuchungskommission in gleicher Weise auf der Ebene der Bezirke und der Kreise gebildet werden muss, um jetzt tatsächlich wirklich durch radikales, gewaltfreies Handeln zu ermöglichen, dass eine schonungslose Aufdeckung aller, sagen wir, möglicherweisen Strafrechtshandlungen oder anderer Verfehlungen von Mitarbeitern staatlicher Organe, von Betrieben, aber auch von den Parteien und anderen Dienststellen. Dieses heute Abend im Staatssicherheitsgebäude in Leipzig. Was zum Machtmissbrauch der alten SED-Führung heute ans Tageslicht kam und wie es um die Bemühungen um Aufklärung steht, fasst Hartwig Heber zusammen. Mit fieberhafter Eile suchten im Lauf des Tages Regierung, Bürgergruppen und Polizei die Vernichtung von belastendem Aktenmaterial zur augenblicklichen Korruptionsaffäre zu verhindern. Das bei Rostock entdeckte Lager für illegale Waffenexporte wurde von Volkspolizei abgeriegelt, umfangreiche Geschäftsunterlagen wurden sichergestellt, die Lagerzugänge versiegelt. Auch in Drewitz, Mühlenbeck und Zeuthen bei Berlin wurden vor Dependancen staatlicher Exportunternehmungen wie auch Gästehäusern verschiedener staatlicher Einrichtungen Posten aufgestellt, um Verschleierungen und Verschleppungen von Gütern und Unterlagen zu verhindern. Sogar am Zugang zum ZK-Gebäude in Ost-Berlin zogen Kontrollen auf, Mitarbeiter der Parteizentrale mussten sich Handtaschenkontrollen gefallen lassen. Dies war die Reaktion auf Gerüchte, wonach noch immer Akten aus dem Gebäude transportiert würden. Ob es dabei auch zu groß angelegten Operationen gekommen war, ließ sich bis zum Abend nicht eindeutig klären. Allerdings legten manche offiziellen Erklärungen diesen Verdacht nahe. Die Basis bildeten Informationen am Nachmittag, wonach Akten auf den Flughafen Schönefeld bei Berlin geschafft und in ein bereitstehendes Flugzeug nach Rumänien geladen worden seien. Das Bodenpersonal habe jedoch Verdacht geschöpft und sich geweigert, die Maschine zu betanken. Daraufhin sei das Gebiet hermetisch abgeriegelt worden. Auch ein Team des DDR-Fernsehens sei nicht mehr an den Ort gelassen worden. Zwar dementierte die neue Pressesprecherin im ZK-Gebäude, dass Akten aus dem Haus geschafft worden seien. Immerhin wurde aber auf dem Flughafen Frachtgut durch den Zoll geöffnet und kontrolliert, wie es offiziell hieß, im Beisein von Arbeitern. Und das Amt für nationale Sicherheit erklärte, es seien alle Flüge nach Rumänien gestoppt worden. Die letzte Maschine sei mittags gestartet, allerdings ebenfalls vorher nach ZK-Papieren durchsucht worden, allerdings ergebnislos. In diese Szenerie passte auch ein Aufruf von Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, dem sich auch die Regierung anschloss, zur Verhinderung der Vernichtung von Unterlagen. Auf einer Regierungspressekonferenz trug ein Sprecher den dramatisch klingenden Appell vor. Bürgerinnen und Bürger, ihr wisst, in welchen Betrieben, Banken und Institutionen die Möglichkeit zu solchen Praktiken gegeben sind. Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeiter der zum Bereich kommerzielle Koordinierung gehörenden Betriebe. Ruft Belegschaftsversammlungen zusammen, die Kontrollgruppen für die Verhinderung solcher Machenschaften einsetzen. Informiert die deutsche Volkspolizei und die Öffentlichkeit. Verständigt euch mit allen Betrieben und mit Bürgerbewegungen eures Vertrauens. Beschließt, wo nötig, gemeinsame Kontrollmaßnahmen und sorgt für deren Öffentlichkeit. Zugleich wurde eine gemeinsame Untersuchungskommission der Bürgergruppen und der Regierung zur Aufdeckung von Amtsmissbrauch und Korruption gebildet. Auch der DDR-Rundfunk wartete mit Neuigkeiten zum Thema auf, sogar in seinen Nachrichtensendungen. Ein Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber dem Rundfunk, es müsse alles getan werden, um die Vernichtung von Akten zu stoppen. Er selbst könne bestätigen, dass tatsächlich massenweise Material verheizt wird. Es sei sicherlich nicht alles brisant, zeuge aber vom Umfang der Überwachungs- und Kontrollaktivität aller Bereiche der Gesellschaft. Nach einem Gespräch mit Vertretern von DDR-Bürgerrechtsbewegungen hat der Leiter des Amtes für nationale Sicherheit die Vernichtung und den Transport von Unterlagen des Amtes ab sofort und bis auf Weiteres untersagt. Ob das noch rechtzeitig kommt, ist eine andere Frage. Rechtswissenschaftler der DDR haben inzwischen bereits den Rücktritt des Generalstaatsanwalts Wendland gefordert. Er habe die Aufklärung nicht mit dem nötigen Nachdruck betrieben. Symbolfigur der Korruptionsaffären in der DDR ist inzwischen der ehemalige Wirtschaftsstaatssekretär und Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golodkowski. Er soll maßgeblich, wenn auch nicht allein, verantwortlich sein für das Verfrachten großer Devisensummen auf Schweizer Bankkonten. Und dies natürlich nicht im volkseigenen, sondern im ganz privaten Interesse. Die Ermittlungen gegen Schalk-Golodkowski begannen spät. Zu spät, wie die Opposition in der DDR bemängelt, denn der Ökonom ist verschwunden. Seit er noch in der vergangenen Woche Gespräche in Bonn führte, ward er nicht mehr gesehen. Der DDR-Generalstaatsanwalt bat die europäischen Staaten, Länder des Nahen Ostens und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten am Abend um Hilfe bei der Fahndung nach dem Flüchtigen. Das Gerücht, dass an die 100 Milliarden Mark aus der DDR auf Schweizer Konten ruhen, beunruhigten auch die Schweizer Banken. Marion Lorenz mit den Reaktionen dort. Solche sollten sich die Verdächtigungen bewahrheiten, dass der inzwischen per Haftbefehl gesuchte DDR-Staatssekretär Schalko Lodkowski in seiner Zeit als Devisenbeschaffer rund 100 Milliarden Ostmark heimlich auf Schweizer Konten transferiert hat, dann wäre dies selbst für die fluchtgeldverwöhnte Eidgenossenschaft die bisher größte Affäre dieser Art. Zum Vergleich, der philippinische Ex-Diktator Marcos soll nur 5 Milliarden D-Mark in die Schweiz geschmuggelt haben. Die Sprecher der vier größten Schweizer Banken gaben an, im DDR-Auftrag lediglich absolut legale Clearing-Konten mit mehreren hunderttausend Schweizer Franken für laufende Devisenausgaben Ost-Berlin zu führen. Alle Banken lehnten weitere Angaben über mögliche illegale DDR-Konten ab.